Hallo und willkommen zur 10. Folge Nachos und Popcorn. Wir sind zweistellig geworden heute und haben uns dafür einen ganz speziellen Gast eingeladen, weil Jürgen wie leider keine Zeit hat. Und dieser Gast ist der Bruder von Laura. Hallo Dennis. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. schön, dass du da bist. Laura und Ich freue Dennis mich sehr. waren zusammen im Kino und haben dringenden Redebedarf. Und das klärt ja später, würde ich sagen. Das wird noch nicht verraten, was es ist. Wir fangen mal mit unserer üblichen Gedönsrunde an. Und was ich Dennis, was hast du in letzter Zeit an Serien oder Filmen gesehen, außer dessen, was ihr euch im Kino angeschaut habt, was dich in irgendeiner Form bewegt hat? Bewegt ist ein großes Wort dafür, aber ich habe, wie Laura ja bestimmt hier und da schon mal erwähnt hat, über den Jahreswechsel Designated Survivor gesehen. Das fand ich schon sehr toll. Und ich habe Goliath gesehen oder Goliath oder ich weiß jetzt nicht, ob das Englisch sein soll. Jedenfalls mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle auf Amazon eine Serie. Und die hat mir auch sehr gut gefallen, hat jetzt das Seriengenre nicht neu erfunden, aber ist einfach eine sehr unterhaltsame Anwaltsserie im weitesten Sinne. Und ja, einfach mit Billy Bob Thornton einer als Figur, die ihm auf den Leib geschrieben ist. Ich habe mal gelesen jetzt, dass er das mit der ihm eigenen Mischung aus Arroganz und Abgewracktheit spielen würde. Und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Also er geht, obwohl er eigentlich da so ein ziemlich abgeranzter Typ ist, ziemlich souverän durch diese Serie. Und man findet sehr, sehr schnell einen Draht zu dieser Figur. Und das trägt es dann. Und es sind witzige Dialoge. Hier und da auch eine ganz gute Wendung in der Handlung. Geht nicht so linear. Und ja, doch, hat mir einfach sehr gut gefallen. Unterhaltsame Serie. Und apropos Handlung, kurz zusammengefasst, er muss gegen seinen alten Arbeitgeber antreten. Ach ja, Entschuldigung, ja, das hätte ich erwähnen können. Ich habe die nämlich, ich kenn nichts davon, mir kannst du dazu alles erzählen. Nicht? Okay. Ja. Also die Handlung ist so, er ist als Anwalt ausgeschieden aus einer sehr großen Kanzlei. Ich verrate jetzt nicht warum. Und er war Mitgründer dieser Kanzlei. Und sein damaliger Partner führt diese Kanzlei noch immer. Er wird von William Hurt gespielt. Ist so ein etwas verschrobener Typ, wenn ich es mal gelinde ausdrücken möchte. Und diese Hochglanz-Riesenkanzlei nur mit Riesengeschäftskunden, die hat eben einen Mandanten, in dessen Firma es einen Todesfall gegeben hat. Und die Witwe oder vielmehr, ich glaube, die Schwester des Toten wendet sich dann an den Anwalt, der ausgeschieden ist, der in so einem kleinen Motel inzwischen lebt, in relativ ärmlichen Verhältnissen und möchte dann, dass er den Fall übernimmt und gegen seinen alten Arbeitgeber antritt. Und da ist eben, der Name gibt einen dezenten Hinweis darauf, dass es um so eine David gegen Goliath-Geschichte dann geht. Und das ist im Prinzip so der Kern der Story. Aber noch lange nicht alles. Ja, schön. Jürgen war ja nicht so begeistert, wenn ich mich hier erinnere. Ja, aber der ist auch nicht da. Ja, das stimmt, der kann sich nicht wehren, da kann keine Widerworte geben. Von Ich habe daher. aber, entschuldige, ich habe nämlich noch eine Frage dazu. Ist das, also das bedeutet, dass du auch keine kleinen Fälle hast pro Folge, sondern halt wirklich nur übergeordnet diese eine Handlung, die da durchgezogen wird? Ja, es ist ein Fall. Ich glaube, es sind 10 Folgen und es ist dieser eine Fall, der verhandelt wird. Okay, das würde mich erstmal abschrecken, wenn ich so ehrlich sein darf. Ich bin so Anwaltsserien gepolt, ein Fall, eine Folge und alle sind lustig und es gibt und die Sextoiletten und das macht die Menschen fertig, um mit Ellie McDeal zu sprechen. Das ist so. Jetzt habe ich den Tim schon wieder unterbrochen. Nee, das war passt schon. Okay. Ich wollte anmerken, dass ich Ellie McBeal damals mit sehr viel Freude gesehen habe. Das ist eines meiner schlimmsten Klassenfahrtserlebnisse in der 5. Klasse war, als wir um 22 Uhr, pünktlich um 22 Uhr, uns im Essensraum, wo es den einzigen Fernseher gab, eingefunden haben, um Ellie McBeal zu gucken. Und Schwester Monika kommt rein und sagt, auf die Zimmer, auf die Zimmer. Und wir durften Ellie McBeal nicht gucken. Und da waren wir echt am Ende ein bisschen. Da war die Revolution nah. Also der Vergleich liegt auch nahe, weil es ist vom gleichen Schöpfer, die Serie. Aha. Ja. Alan und, Bell heißt er, glaube ich, ne? Nee, dann habe ich Kelly. Genau. Richtig. Alan Bell ist Six Feet Under. Ja. Glaube ich dir. Also das liegt nahe und ich glaube, David E. Kelly hat ja auch Boston Legal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und sagen wir mal, dass die Serie, also Ally McBeal habe ich nie geguckt, Boston Legal so immer wieder. Und das schlägt jetzt aber in eine andere Richtung. Okay. Also ich bilde mir ein, dass die Serie nicht viel von Ally McBeal hat. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn jemand mal beides gesehen hat. Gibt es keine animierten tanzenden Babys? Nein, habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Uga Chaka. Ja, es ist so gut gewesen. Nein, es gibt so zwei Szenen, also zwei von diesen kleinen Mini-Einspielern, die es halt immer gibt, um so ihr Innenleben darzustellen, die bei Ally McBeal einfach wahnsinnig hängen geblieben sind und die einfach so unfassbar treffend sind. Das eine ist, als ich habe schon wieder vergessen, wie ihr Ex-Lover heißt, aber als sie ja fett ist und verheiratet ist, diese Szene, wie man so Pfeile sich in ihr Herz reinbohrt und sie zusammenzuckt. Das ist so eine Szene. Das andere ist, als sie für irgendjemanden einfach halt abserviert wird und also gedumpt wird, wie man dann so schön sagt, um einen Exorzismus zu bemühen. Und man sieht, wie sie aus einem Müllkippe irgendwie so ein Mülllader in Mülleimer reingeschleudert wird. Beides sehr, sehr passende Bilder und so fühlt sich das halt auch manchmal an. Ja, und ich fand auch sehr grandios, wie zum Beispiel Ling, hieß Lucy Liu Ling, ne? Ja. Wie, dass die immer dieses Knurren hatte. Weil das sind einfach so fantastische Sachen. Lucy Liu hat eine der bösesten Frauen der Welt gespielt in der Serie und ist immer nur mit so einem richtig bösen Gesicht da durchgegangen und hat alle irgendwie zusammengefaltet. Und die hat immer so ein Löwenknurren gekriegt. Die hat dann einfach so gemacht. Und das ist fantastisch. Wurde so eingespielt. Und natürlich Portia de Rossi. Ja, tolle Nell. Frau. Nell. Deren Haare immer, die hat ja eh diese wunderschönen langen Haare gehabt und die sind immer so im Propeller irgendwie auseinandergesprungen. Die haben sich halt getraut, einzelne Charakterzüge zu visualisieren oder zu Geräuschen zu machen. Ja. Und das war so gut humoresk rausgearbeitet, dass ich glaube, dass diese Serie heute noch funktionieren würde. Ja, und dann Fisch mit seinen, sagt er so schön, Ich bin redundant und ich liebe es außerdem, mich zu wiederholen. Schwamm drüber. Dann John mit seinem Magengurgeln, was er auf Kommando machen kann. Einfach herrlich. Ich hatte damals, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern an dieser Stelle, ich hatte damals eine Arbeitskollegin, die sah aus wie Portia de Rossi und in die war ich sehr, sehr verknallt. Selbstredend. Ja. So. Genau. Und, perfekte Zeit dafür. Ja. Genau. Nee, Ally McBeal habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Das Einzige, was am Ende einfach scheiße war tatsächlich so die letzte Staffel, die letzten beiden Staffeln. Als dann John Bon Jovi da mitgemachte und Nell auf einmal irgendwie Mama war, die junge Hayden Panettiere war das, glaube ich, die ihre Tochter gespielt hat. Und Robert Downey Jr., der alte Vogel, richtig. Das wäre echt ein schöner Abschluss gewesen und der ist damals, glaube ich, dann wieder rückfällig geworden mit irgendwelchen Alkohol oder Drogen oder irgendwie sowas und deswegen musste sie den raus. Der kam aus dem Entzug in die Serie, ne? Ja, das war schon so das Comeback nach Drogen aus. Genau. Ja. Und ein ganz, ganz wunderbarer Charakter, eine ganz, ganz tolle Beziehung auch zwischen den beiden. Das hat echt wunderbar funktioniert. Naja. Auch wenn diese krass blondierten Haare natürlich gar nicht gingen bei Robert Downey Jr. Ja. Also, aber es waren die 90er, mein Gott. Ja. Genau, so. Ally McBeal, wahnsinnig gut. Überhaupt Anwaltsserien. Kann man so gut machen, kann man so schlecht machen. Ich habe sie nicht gesehen. Also, die Boston Legal zum Beispiel habe ich nie gesehen. Ja, du bist ein Anfänger, Tim. Ja, ich nehme ihn jetzt mal in Schutz. Ich habe Ally McBeal nie gesehen. Also, irgendwo haben wir alle unseren blinden Fleck hier. Ich nicht, fällt uns allen drei auf, oder? Nee, ich habe beides gesehen und beides gemocht, weil es halt, wie gesagt, David E. Kelly da auch einfach so einen sehr guten Blick hat, welche Sachen funktionieren, finde ich. Und wenn ich das vergleiche mit Friends zum Beispiel. Habt ihr Friends gesehen? Nein. Sporadisch. Ja. Ich gucke mir das jetzt immer noch mal so an, weil das so ganz lustig ist. Du kannst mal so eine Folge sehen. Und es funktioniert auf diese leichte Art, auf die es auch damals funktioniert hat. Nur ich kann ehrlich gesagt diesen riesigen Hype um die Serie nicht nachvollziehen. Also, dass erwachsene Menschen vor einem stehen und heute noch anfangen zu heulen, quasi, im übertragenen Sinne, wenn es um das letzte Bild aus der Serie geht, dann denke ich mir, nein, da gibt's wirklich Sachen, die wesentlich eher zum Weinen anregen dürfen, als dieses eine Bild. Habe ich neulich erst wieder einen Tweet gesehen von einer Person, die ich hier nicht nenne. Das ist auch fein, wenn sich Leute in solche Stoffe so verknallen können, aber ich kann es da überhaupt nicht nachvollziehen, während es bei Ellie McBeal zum Beispiel völlig logisch mir vorkommt, weil das eine wichtige Frauenrolle auch zu der Zeit war. Ja. Und es eben nicht Rachel war, die hihihihihi jetzt mal lernt, auf eigenen Füßen zu stehen und in die WG ihrer besten Freundin zieht, kaum Miete zahlt und in einem Café jobbt. Das ist nicht auf eigenen Füßen in dem Sinne stehen. Und Ellie McBeal als Anwältin, die sich auch mit diesen verschiedenen anderen Frauenrollen auseinandersetzen, wir dürfen ihre Mitbewohnerin dabei auch nicht vergessen, das sind einfach sehr taffe Frauen gewesen. Über das Limit Roseanne oder so hinweg. Ja. Das war nicht mehr Mutter. So. Ein Hoch auf Ellie McBeal. Ja, auf jeden Fall. Aber es gehört auch zu den Serien, wo ich denke, ich traue mich nicht, die zweite Mal zu gucken, weil ich glaube, das könnte ganz viel von dem Zauber, den sie damals für mich gehabt hat, weil sie mich auf persönlicher Ebene so oft und so viel berührt hat, ja, dass ich glaube, das könntest du alles verloren haben, wenn ich es jetzt nochmal gucke, weil einfach ich eine andere, weil ich auch einfach einen anderen Blickwinkel drauf habe. Und aber die Dennis Zeit aber eine andere ist. Also. Ja, das stimmt schon. Dennis ist ja so ein Typ, du kannst sehr gut Inhalte zweimal gucken, ne? Ich kann das gut. Also ich gucke auch lieber einen guten Film zweimal als einen schlechten zum ersten Mal. Mhm. Ja, aber wer nicht? Aber mir ist auch gerade die Allgemeingültigkeit meiner Aussage aufgefallen. Ja. Nee, aber es gibt echt so Sachen, da sage ich, nö, guck, da habe ich gesehen, danke. Also da, ob es das ist mit dem Zauber nehmen, weiß ich nicht. Aber es ist, ich gucke lieber auch einen schlechten Film zum ersten Mal, weil ich ihn dann gesehen habe. Also bei mir ist das fast schon so, dass ich sage, ich gucke irgendwie, ich habe zum Beispiel, glaube ich, insgesamt, wenn man es zusammenzählen würde, How I Met Your Mother schon zweimal gesehen. In Gänze. Das ist aber auch, da setzt irgendwie auch so eine Erinnerung ein. Da hat man fast schon so eine gute Erinnerung, wie man sich beim ersten Mal darüber amüsiert hat, dass man sich dann nochmal irgendwie A, spontan gut unterhalten fühlt und B, sogar noch eine Erinnerung hat, wie man sich letztes Mal schon darüber kaputt gelacht hat. Und das ist vielleicht so ein Doppeleffekt, der bei nochmal gucken von so Sitcoms einsetzt. Mhm. Wobei aber das natürlich die Zeitspanne zwischen den Serien natürlich da jetzt viel, viel geringer ist. Ich meine, Ellie McBeal lief wann? Irgendwann um 2000 rumherum, sprich, das ist irgendwie 15, 16, 17 Jahre her, dass sie lief. Länger. Also das ja. Ging, das war Mitte, Ende der 90er war die Hochzeit davon. Ja. Es lief dann weiter in die 2000er, aber... Ja, aber so in dem Dreh halt so, ne? Und How Met Your Mother ist übrigens auch eine Serie, wo ich den Hype drumherum nicht verstehe. Ich habe da zwei der Folgen von gesehen, das hat mir nichts gegeben. Mit Friends geht's mir eh nicht, den habe ich auch sporadisch gesagt. Weil ich auch da irgendwie, da sind zu viele Charaktere, die mich einfach nerven, deswegen ich es mir nicht gucken mag. obwohl durchaus das die eine oder andere gute Idee drin ist, aber ich glaube, wenn du jetzt eine Serie guckst, jetzt, sag mal, 15 Jahre später, die dir 15 Jahren gut gefallen hat, ist schon so ein bisschen die Gefahr da, dass das irgendwie dir da irgendwie auf einmal nicht mehr gefällt. Du dann vielleicht von dir selber enttäuscht bist und dich fragst, warum habe ich das damals gut gefunden? Reiß dich mal zusammen, Tim. Ja. Wie konntest du? Ja, gut, wie gesagt, es ist natürlich immer eine Frage der, was man selber gerade, wie man sich gerade fühlt, und manchmal ist es ja auch, spielt ja auch einen gewissen Zeitgeist auch von einem selber wieder. Das ist ja, das kommt ja auch hinzu. Und natürlich. Gerade so 90er Jahre sehen immer ja ganz wunderbar an, dass sie aus den 90er Jahren stammen, so was so Frisuren und Themen und sowas angeht auch. Und da sind halt bedingte Sachen dabei, je nachdem, was für ein Format es ist, wo es dann auch wirklich zeitlos ist. LWB ist ja auch keine Sitcom, ist ja eh auch eine ganz andere Art und Weise, was zu erzählen. Das stimmt. Aber apropos, ich werde übrigens ein Experiment starten, das große Laura-Experiment. Und Ich werde in der nächsten Episode 11, Schnapszahl, das passt ja dann, davon berichten, wie ich mir heute Titanic nochmal angeschaue. Oha. Wow. Da bin ich mal gespannt. Wir kommen später noch auf das Thema Titanic und da bin ich dann eben darauf gekommen, weil ich eine große Verfechterin dieses Filmes war. Ich habe mich selber überrascht damit, dass ich gesagt habe, was für ein toller Blockbuster das war. Und deswegen gucke ich mir das jetzt tatsächlich nochmal an. Mal sehen, ob das geht. Ich habe den Film 100 Mal gesehen damals, weil Leo und so. Und mal sehen. Ich bin gespannt. Ja, also ich hatte das ja einleitend bei Goliath auch schon gesagt, ich brauche immer so eine Beziehung zu den Figuren. Also Friends zum Beispiel ist was, das habe ich 2-3 Folgen mal geguckt und fand keine Figur davon sympathisch. In dieser Clique bei How I Met Your Mother war ich irgendwie direkt drin. Das ist so ein persönliches Sympathieding von mögen oder nicht mögen, was für mich mittlerweile das Kriterium ist, ob ich eine Serie gerne weitergucke oder nicht. Habe ich ganz schlimmes Gegenbeispiel ist zum Beispiel Fear the Walking Dead, wo ich mich durch 1,5 Staffeln irgendwie gequält habe und kein Charakter lag mir irgendwie am Herzen. Die waren mir alle so egal und das hat dann nach 1,5 Staffeln ein sehr natürliches Ende gefunden. Ja, auch darüber haben wir uns schon lange und ausführlich unterhalten. Ich wollte daran nur noch mal erinnern, dass die Kettensäge ist, glaube ich, die Zombie-Folge gewesen, ja. Oder? Unsere ja, die eins. Kettensäge. Nee, doch. Machete? Nee, war Kettensäge. War die Kettensäge. Okay. Ja. Dann da können sich dann die Zuhörer auch noch mal informieren zu allem, was wir über Fear the Walking Dead und The Walking Dead und alle anderen Zombie-Sachen besprochen haben. Ja. Zombies steht wieder an. Ich freue mich nicht drauf. Es ist wirklich so, dass ich jetzt Walking Dead die ersten Teaser gesehen habe. Und es war mir völlig egal, dass Anfang Februar meine noch vor ein paar Monaten Lieblingsserie auf der ganzen Welt wieder losgeht. Es geht völlig an mir vorbei. Ich weiß nicht mal, ob ich es wirklich noch regelmäßig gucken werde. Ist ja gerade so ein Mid-Season-Break gewesen jetzt. Ja, und der war auch den sehr von mir herbeigesehnt, okay. Weil ich langsam schon nicht mehr verstanden habe, warum ich mir das jeden Montag oder zumindest jeden zweiten Montag dann angeguckt habe und dann halt als Doppelfolge. Völlig durch die Serie haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, aber da freue ich mich wesentlich mehr auf Game of Thrones, wenn da das Neue kommt. Oder eben von Designated Survivor. Dennis weiß jetzt übrigens, warum das nur so eine kurze Pause ist. Bei Designated Survivor. Also ich meine es zu wissen. Wir haben bei der Arbeit angeregt diskutiert. Und einer meinte zu wissen, dass die schon während der, ich weiß jetzt nicht, ob während des Drehs oder während der Ausstrahlung der ersten Staffel, eine Verlängerung dieser ersten Staffel in Auftrag gegeben haben. Und es soll wohl keine zweite Staffel sein, die da jetzt kommt, sondern eine Verlängerung der ersten Staffel. So habe ich es jetzt gehört. Das okay. Wird ja Sinn machen, ne? Ja. Das kommt ja durchaus öfters mal vor. Also auch, dass schon Serien, bevor sie ausgestrahlt werden, schon eine Verlängerung bekommen, sei sie eine zweite Staffel bekommen. Wenn da das Testscreening auch irgendwie gut läuft oder so zum Beispiel. Und der Kiefer kaut. Genau. Dann geht das so. Ach, herrlich. Tim, was hast du so noch so geguckt? Ich habe angefangen zu gucken Lemony Snicket auf Netflix. Hab bisher aber auch erst nur 3 Folgen gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe weder die Bücher gelesen, noch habe ich den Film mit Jim Carrey gesehen. Den ist halt... Ja. Ich habe mich trotzdem ein bisschen drauf gefreut, nachdem es der erste Trailer gab. Weil ich dachte, das sieht ja fast so herrlich schrägen aus. Also nach dem, was ich über diese Bücher oder über die Buchreihe weiß, die meines Wissens nach auch abgeschlossen ist, glaube ich 13 Bücher, passt das von der Optik her ganz gut. Sah schön schräg aus. So ein bisschen absurd grotesker Tim Burton-esker Humor. Und hab jetzt die ersten 3 Folgen gesehen mit Neil Patrick Harris als bekanntesten Darsteller in der Serie, der den bösen Graf Olaf spielt, der den Baudelaire-Kindern, die plötzlich verwaist sind, nach deren Geld trachtet. Und die Serie heißt ja der Untertitel A Series of Unfortunate Events. Und genau das passiert da auch. Also eigentlich widerfährt ihnen ständig irgendwas Schlechtes und sie winden sich da ein bisschen drumherum heraus. So. Und das Ganze hat einen sehr schönen Look. Das hat mich durchaus sehr angesprochen. Ich bin mir trotzdem noch nicht sicher, ob mich die Serie generell anspricht. Ich sprich mich zumindest gut genug an, dass ich aktuell noch weiter gucke, weil irgendwie bei allem hat es auch irgendwas. Ich bin mir nicht so richtig sicher, mal wieder, wer das Zielpublikum dieser Serie sein soll. Mhm. Denn es ist definitiv keine Kinderserie, finde ich. Aber so richtig eine Erwachsenenserie ist es auch nicht. Also eher was für Jugendliche. Ich glaube, die Bücher gehen auch eher so als so Young Adult irgendwie durch. Haben aber mit anderen Young Adult Geschichten sowas wie Twilight und Co. irgendwie nun gar nichts zu tun. Hey, Twilight und Co. geht auch gut an Erwachsene. Ja. Ich habe nie einen Twilight-Film gesehen. Ich kenne nur ziemlich viele Erwachsene, die sich das angucken. Ne? Ja, aber das ist sehr gut. Also Twilight ist ja eh nochmal so eine Geschichte für sich. Das ist ja ganz, ganz gruselig. Also vor dem viele Frauen auf abfahren und nicht merken, was da eigentlich, was das für ein Subkontext also drin steckt alles. Ja. Aber egal. Zumindest Lemony Snicket hat Humor, sieht gut aus. Ich glaube, die Folgen sind immer so 45 Minuten lang. Ich glaube, es hätte als eine halbstündige Serie besser geklappt. Ich glaube, es ist wieder ein Fall von, ich finde es einen Ticken zu lang. Aber das finde ich gerne Dinge, wie unsere Zuhörer mittlerweile wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. Und kann man eigentlich ganz gut gucken. Ganz viele, die ich kenne, auf Twitter, die es auch gucken, sind sehr, sehr begeistert. Scheinen aber meistens auch die Hintergrund oder die Grundlage des Ganzen zu kennen. Okay, dann hat man da vielleicht noch einen anderen Zugang. Ich habe das ehrlich gesagt, bis jetzt ist mir das noch nicht aufgefallen, dass es das jetzt gibt. Mir hat das Netflix irgendwie nicht angeboten. Ah, ist auch ganz neu. Ja. Also ist jetzt irgendwie, ich glaube, seit 10 Tagen oder 2 Wochen oder so oder eine Woche. Also haben wir jetzt seit Anfang des Monats irgendwann Netflix-Angebot. Und okay, schau ich mal nach. Ja. Und Neil Patrick Harris hat es auch mitproduziert. Okay. Und was ganz nett ist, ist, dass der Titelsong von der Serie, der ist gelegentlich leicht anders. Und verrät, und auch der Vorspann ist immer leicht anders. Weil, also nach 3 Folgen war es halt so, dass das erste war eine Doppelfolge, wenn man so möchte, die handelt ein Thema ab und das hat ein neues Thema angefangen. Es scheint so zu sein, dass das vielleicht wahrscheinlich ein bisschen an den Büchern orientiert. Und dementsprechend ist der Vorspann immer so ein bisschen angepasst und auch der Titelsong. Okay. Also da lohnt es sich natürlich aus dem Titelsong ein bisschen hinzuhören, was da eigentlich vorgesungen wird. Und Netflix zeigt den dann auch, ne? Weil Netflix hat ja diese blöde Angewohnheit, einem immer den Vorspann zu nehmen. Das machen die auch. Also wenn du einfach sagst, okay, wir jetzt hier nicht zur Folge zeigen, dann zeigen sie den auch. Okay, das ist gut. Und was sie ja auch noch ein bisschen besonders macht, ist, sie hat quasi einen Erzähler. Und zwar einen Erzähler, der nicht aus dem Off kommt, sondern der auch durchaus anfangs mal im Bild steht und der sich selber auch als Lemony Snicket, den Autorin dieser Buchreihe, auch vorstellt und auch jedes Mal sagt, es ist alles ganz furchtbar, es ist alles ganz schrecklich und ich kann jedem nur raten, nicht zuzugucken, es ist so schlimm. So, und also man muss diese Art von Humor muss man schon ein bisschen mögen. Es ist halt schon ein bisschen, also morbid wär jetzt irgendwie zu hart als Begriff halt. Es ist halt schon ein bisschen leicht schwarzer Humor. So, okay. ein bisschen grotesk. Und wie gesagt, ich finde, es hat durchaus was Tim Burtoneskes, ohne jetzt zu Tim Burtonesk zu sein, wenn das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Ja. Tut es. Tut es. So, du, Laura? Ich überlege nämlich, außer unseren... Ach doch, ich habe eine tolle neue Kochsendung gefunden. Man muss ja auch mal Kochsendungen ansprechen dürfen. Ich war heute etwas im Nebel, sagen wir, im Jetlag und habe irgendwann mittags mal rumgeguckt, ob es eine schöne Kochsendung gibt bei Amazon. Und da habe ich es dann gefunden. Emeril Lagasse, glaube ich, ist ein Koch. So viel kann ich sagen. Okay. Eat the World heißt das Ding. Ist im Englischen, ja. Eat oder Feed? Eat. Er will sie essen. Ja. Er hat viel vor. Und Emeril Lagasse ist so ein prächtiger Typ, Mitte 50, schönes Bierbäuchlein, der einfach gerne isst. Und der scheint aus Amerika, Sohn von Einwanderern, super Koch, wahnsinnig oft ausgezeichnet, das erzählt er auch sehr stolz am Anfang alles. Der kann alles, so. Und der besucht seine Freunde auf der ganzen Welt. Und die fangen in Schweden an und das ist schon eine ganz, ganz tolle Folge, weil der es hinkriegt, das nicht gestellt wirken zu lassen, wenn der mit alten Weggefährten dann da zusammen einkaufen geht und kocht und sie zusammen auch was Neues entdecken. Die Typen sind auch alle cool, das sind auch nur so 30-Minuten-Episoden, mhm. Tim. Und ich fand's nämlich gut, weil das wäre auch so ein Motiv, was die super über eine Stunde ziehen können, dann jetzt keinen mehr interessiert. Ich musste allerdings bei Spanien abbrechen, denkt man nicht, dass gerade die spanische Küche mich irgendwie fertig macht. Aber die haben Babyaale lebendig gekocht. Und seitdem halte ich seit heute Mittag die Spanier für ein fies kulinarisches Land. Babyaale, das sind Babys. Und die kommen in ein Glas, so einen großen Cognac-Schwenker, und dann wird da kochende Brühe drauf gekippt. Und dann machen die alle. Achso, ich wackel gerade sehr, hört ihr jetzt nicht. Es ist ein ganz gruseliges Bild gewesen und danach haben die einfach raus. Genau, so. An sich aber die Serie nicht schlecht, ich würde halt Spanien nicht gucken. Und tolle Bilder, sehr gut, kulinarische Ideen, auch Prozesse innerhalb der Küche in einem Land, wodurch beeinflusst. Sehr, sehr gut anzugucken gewesen und das sind alles so lustige Typen, die dann auch alle nicht so perfekt Englisch sprechen. Das ist auf Englisch die Serie und das unterstreicht aber irgendwie dieses natürliche Multikulti-Ding sehr gut. Wenn da mal was hakt, dann hilft der andere und sagt das richtige Wort dazu. Yeah. Macht Spaß. Eat the World. Ist übrigens in Prime, man zahlt dafür nichts. So, genug Werbung. Okay. Ja. Das Kochsendung. So spannend ist mein Leben im Moment. Ja, da gibt's übrigens aber auch auf Netflix durchaus welche, die dich eventuell auch interessieren können. Und zwar gibt's einmal Chef's Table. Natürlich gesehen. Und es kommt noch eine zweite, deren Titel mir gar nicht einfällt. France. Da sind Chef's Table Frankreich, gibt's ja inzwischen auch. Die zweite Staffel davon. Ja. Auch gesehen und sehr geschätzt. Das ist Inside a Chef's Mind, gibt's ja auch. Stimmt, meine ich aber, glaube ich, nicht. Okay, also es gibt auch tatsächlich relativ viele gute Dokus, Essensdokus, Kochendokus auf Netflix. Ganz besonders hat mich da auch das Jahr in der Champagne nicht nur wegen Champagner. Man denkt, Laura, Champagner, ja gut, das macht Sinn. Aber das ist eine oder ein Jahr im Burgund. Hatten wir die nicht auch zusammen gesehen? Ich hab ein Jahr im Burgund mitgesehen, ja, und fand es auch sehr interessant. Aber das ist, glaube ich, das ist was für sehr gemütliche Menschen. Die anderen sehr gemütlichen Menschen gern zugucken beim Gemütlichsein. Das ist für mich durchaus, ich würde es gucken. Also ich mag Kochsendungen. Das Jahr im Burgund ist keine Kochsendung in dem Sinne. Die sind mit den Winzern da unterwegs und verfolgen quasi die Entstehung des Weins über das gesamte Jahr. Quasi vom ersten Sprießen der Knospen bis hin zur Traubenernte, bis hin dann zur Weinproduktion. Und das gibt einem so einen schönen Einblick, nicht nur in tatsächlich die Tätigkeit von Winzern, weil man ja nicht immer unbedingt im Detail alles weiß, sondern das gesamte der Charme dieser ganzen Gegend, dieses Eigensein dieser Winzer, der Familie und der ganzen Tradition, die dahinter steckt, das ist sehr, sehr toll eingefangen. Und auch das in der Champagne habe ich da nämlich danach gesehen, das ist nur leider nicht übersetzt gewesen. Manchmal, ich glaube, da sind nur englische Untertitel dann. Das ist so ein bisschen knibbelig gewesen, weil ich so ungern Untertitel lese. aber auch ein ganz, ganz, ganz herrliches Stückchen Film. War toll. Dann kann ich auch noch sehr empfehlen Nero Dreams of Sushi. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Rahmen schon mal erwähnt habe, weil ich das immer wieder gerne aufs Neue gerne weiterempfehle. Gibt's, glaube ich, auch auf Netflix. Geht um ein Sterne-Sushi-Restaurant in Tokio. Und ja. Auch ganz, ganz toll. Es ist irgendwie, ja, also man muss sich natürlich auch sowas immer einlassen, aber wenn ihr so eine Sendung mögt, dann sollte euch Nero Dreams of Sushi eigentlich genauso gut gefallen. Ich fand Chef's Table trotzdem besser, ehrlich gesagt. Ich fand das auch sehr schön, aber mich persönlich hat Chef's Table mehr angesprochen, weil es einfach so perfekt ist. Die haben es halt hingekriegt, innerhalb dieser einen Folge perfekt den Koch, sein Leben und das, was akut Status quo ist bei dem zu präsentieren. Und das ist eigentlich ein Mammutwerk, wenn man bedenkt, dass die nur diese eine Folge dafür haben. Aber ich bin da immer aus den Folgen rausgegangen und habe gedacht, ich kenne die Leute jetzt. Ja. Ich kenne die Leute, ich habe es geschmeckt quasi. Und das ist, Chef's Table ist da wirklich ganz, ganz oben. Ja. Ja. Kochkunst. So sieht's aus. Darf der Dennis jetzt ein bisschen schimpfen, bitte? Dennis, schimpfe. Erzähl uns, was du gesehen hast, worum es darum geht und was dich gestört hat. Also, ich habe gesehen, mit der Laura zusammen, deswegen hole ich die gerne gleich auch rein in dieses Gespräch. Nee, mach du erstmal. Wir haben Passengers gesehen. Und Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence war nicht nur überall von der Werbung her groß angekündigt, sondern auch die Kritik überschlug sich. Das wäre so ein toller Film. Und dann habe ich Dienstagabend irgendwann mal alle Skepsis über Bord geworfen und bin dann da in diesen Film gegangen, in 3D. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie wir da so bei 3D drauf sind. Ich bin kein großer Freund des 3D-Kinos. Ich finde das schön entspannend, wenn man mal so einen 2D-Film auf so einer Leinwand sieht. Aber das ist einerlei. Das vielleicht kurz vorweggenommen. Von allen 3D-Filmen, die ich gesehen habe bisher, war Passengers von der Umsetzung her, von der Optik her, der beste. Also ich hatte noch nie einen Film, der so durchgängig auf irgendwelche Überlagerungen, verschwommenen Bilder, irgendwelches Geruckel verzichtet hat. Insofern da schon mal ein großes Lob. Aber jetzt haben wir das Lob auch schon abgehandelt. weil der Film als solcher Also ihr spoilert ja nach Herzenslust hier immer, ne? Ich darf jetzt alles erzählen, oder? Ja, es soll doch eh niemand diesen Film noch sehen. Dann nehmen wir doch gerne jetzt alles vorweg. Ja, ich weiß nicht, wenn Tim jetzt gesagt hätte, ich hatte den für nächste Woche auf dem Plan. Also ich hatte den Trailer von Passengers gesehen und mein letztes Jahr und dachte so, entweder zeigt dieser Trailer nur etwas aus der ersten Viertelstunde oder aber er zeigt schon den ganzen Film und das Einzige, was einem genommen wird, ist irgendein komischer Twist, der so oder so ausfallen könnte. Hat mich nicht genug gereizt, um zu sagen, ich muss ihn jetzt im Kino sehen. Das ist so ein Film, wenn er mal irgendwie auf Netflix oder so läuft, dann würde ich mir vielleicht angucken. Aber wir haben ja wir spoilern, wenn gespoilert werden muss, irgendwie Politik. Von daher, jeder, der das Passengers noch sehen will, sei es angehalten, diesen Podcast anzuhalten. Oder aber sich vorher lieber die Warnung von Dennis und auch ein bisschen von Laura anzuhören. Und sie aber mal großen Maße das, von Laura. Das aber mal spoilern zu lassen. Also weiterhin auf eigene Gefahr. Genau, und jetzt bevor jetzt alle auf Pause drücken, sage ich noch schnell, lauft schnell und lauft weit. und denkt mal gut über euren Filmgeschmack nach. Nein, also wir haben uns ja nun auch dazu entschlossen, den Kino anzugucken. Insofern, der ist ja von der ganzen Aufmachung her, von dem, was so vermittelt wurde als Idee des Films, oder auch keine Idee, ich hatte nämlich vorher kaum Wissen darüber, ist das ja alles in Ordnung. Was der Film halt nicht hat, ist Handlung. Ich ahne jetzt mal, du hast die erste Viertelstunde dann in dem Trailer gesehen, weil da ist dann noch so ein bisschen, dass man sagt, was passiert da eigentlich gerade? Also Plot ist, dass ein riesiges Raumschiff von der Erde zu einer erdähnlichen Kolonie fliegt und Menschen 5000 an der Zahl, glaube ich, dort absetzen soll. Und dieses Raumschiff braucht 120 Jahre für diese Reise zu dieser erdähnlichen Kolonie. Und deswegen werden die alle in so einen Schlaf versetzt, in so Schlafkammern und werden praktisch konserviert. Lebensfunktionen werden abgeschaltet und alle sind dann frisch wie am ersten Tag, wenn die nach 120 Jahren da wieder aufwachen. Das Schiff fliegt vollkommen auf Autopilot. Das spielt dann so mit Allmacht von Maschinen. Da sind die Menschen schlafend ausgeliefert. Da kann man dann bis hin zu autonomem Autofahren, hat man da Bilder im Kopf. Jedenfalls hört das dann aber ganz schnell auf, so viele Ebenen zu haben. Und weil es ist natürlich dann ein Computerfehler, wie es dann immer kommen muss. Und eine dieser Schlafkabinen geht auf. Und der arme Kerl, der da drin liegt, gespielt von Chris Pratt, ist dann halt wach, hat aber leider noch 90 Jahre Flug vor sich. Was irgendwie blöd ist. Dann wird einem schnell klar gemacht, wieder einschlafen ist nicht. Das heißt, der muss sich jetzt damit abfinden, dass der da auf diesem Raumschiff 90 Jahre lang rumläuft. Außer einem Androiden als Barkeeper hat er niemanden als Freund. Der wird aber natürlich auch schnell langweilig. Und somit gerät er in den moralischen Konflikt, hole ich mir jetzt Gesellschaft, indem ich eine andere dieser Schlafkammern öffne und ruiniere damit auch das Leben dieser Person, oder halte ich hier alleine durch und werde wahrscheinlich irgendwann bekloppt. Und das ist so das, was dann noch im Prinzip spannend ist, in der Entwicklung dahin, bis der sich entschließt. Das lasse ich dem Film. Wir sind immer noch so bei Minute 18. Und da saß ich bereits und aß so ganz langsam das Popcorn, weil ich dachte, oh, das wird noch lange dauern hier. Das wird, er fragt fünfmal den Androiden, soll ich nicht? Und nein. Das ist übrigens die einzige super Rolle. Dieser Androide wird von Michael Sheen gespielt. Ja. Und der in seiner seiner britischen Zurückhaltung da einen so guten Barkeeper abgibt, der ab der Hüfte abwärts so ein Stahlgestell hat und oben noch aussieht wie ein Mensch, der fährt dann da immer so skurril hinter seiner Bar hin und her. Das ist sogar noch ein ganz guter Einfall. Wir sind jetzt bei Minute 20. Chris Pratt entschließt sich, die gute Jennifer Lawrence aufzuwecken. Also er hat sich inzwischen in ihre Akte eingelesen, weiß, dass das eine total spannende Schriftstellerin ist, hat sich in ihre Video-Interviews verliebt. Sie ist so hübsch und so lustig und so nett. Und er sagt, das ist die Frau, mit der ich jetzt hier noch 90 Jahre lebe. Das ist schon ganz schön grenzwertig. Und das ist nämlich der Punkt. Der hat sich in die verknallt. Er ist besoffen, nachdem er ein Jahr lang, auch das haben wir alles gesehen, ein Jahr lang war er alleine auf dem Schiff dann. Und dann ist er besoffen auf einer leeren Wodkaflasche innerhalb dieses Raums mit den Schlafkabinen ausgerutscht, frag nicht. Und wo kommt die an, die Wodkaflasche? Cola, Cola, Cola, der kleine Pfeil des Amor bei Jennifer Lawrence. Und er sagt, oh, geil. So, und das ist nämlich das ganz Krasse dahinter. Der sagte sich, hier, knick, knack, ich glaube, die wecke ich mal auf. Und dann kommen die Gewissensbisse, die gucken wir uns auch alle an. Lange, lange. Und ich glaube, es ist Minute 20 gewesen. Ich glaube, du hast völlig recht, Dennis. Es fühlte sich da aber bereits wie mindestens eine Dreiviertelstunde an. Und diese ganze Zeit wurde auch nicht spannend gemacht. Sie haben es nicht hinbekommen, da ein Effekt auch in dieses Jahr, was der alleine auf diesem Schiff zwischen 5000 schlafenden Menschen verbracht hat. Das nehmen wir nicht wahr. Das ist so ein Luxushotel, weil die Fahrgäste, wie auch immer, theoretisch 4 Monate vor Ankunft aufwachen und trainiert werden jeden Tag und dann in verschiedenen Klassen auf diesem Schiff beste Unterhaltung oder niedrigste Unterhaltung quasi erfahren. Er ist als Pioniere, die auf diesen neuen Planeten reisen, ist er Handwerker. Und er hat natürlich die schlechteste Klasse, was dann auch wieder so ein Ding ist. Das schmeißen die dann da rein, aber setzen sich nicht damit auseinander. Du musst dir das dann alles denken, dass da jetzt auch so ein Klassenkonflikt irgendwie drin steckt, weil er dann natürlich die superreichen, Wiener Suite war das, glaube ich, der hat, oder Biedner, ich weiß es nicht. Ja, das war Wien, aber er guckt auch da in so einen Wald. Also sie haben sich dann nicht mal da so ein Bergpanorama. Also es ist alles irgendwie komisch. Und, also es ist die Wiener Suite und ich hätte jetzt so, da denkst du im ersten Moment, der guckt jetzt auf Opa und Stephansdom und weiß nicht, und dann guckt er da in so einen Wald. Also das ist alles so halbgar und was, und es ist nicht nur nicht spannend, sondern die kriegen in dieses Jahr, das vergeht, überhaupt keine Zeitlichkeit. Also sie haben es überhaupt nicht geschafft, dass man irgendwie wahrnimmt, wie Zeit vergeht. Wo ich jetzt, ich habe danach direkt den Marsianer als Gegenbeispiel gebracht, wo du praktisch immer wusstest, okay, jetzt vergeht echt Zeit. Und der macht dies, der macht jenes, das dauert. Das war alles so ein Matsch. Auf einmal, man kriegt es irgendwann gesagt, oh, es ist ja schon ein Jahr rum, da haben sie wahrscheinlich selber gemerkt, irgendwie müssen wir den Zuschauern darauf aufmerksam machen. Das hat jetzt keiner gecheckt, haben sie wahrscheinlich im Schneideraum gesessen und dann musste einer nochmal mit Chris Pratts Stimme einsprechen, ein Jahr sitze ich jetzt schon hier. Und dann war das gerettet, diese Szene. Ja, und dann weckt er sie auf und dann beginnt eine Rom-Com im schlechtesten Sinne. Also die beiden turteln und tänzeln dann da umeinander rum, er mit seinen Gewissensbissen. Irgendwann verplappert sich natürlich dieser Androiden-Barkeeper, dass der sie geweckt hat. Dann kommt Lawrence Fishburne in seiner größten Rolle als irgendein Unteroffizier, der auch durch irgendeinen Computerfehler aufwacht. Der latscht da irgendwann schwerkrank rein, weil diese Kapsel ihn ganz krank gemacht hat und dann stirbt er auch direkt wieder. Ja. Und zeigt ihm nur, ihr müsst jetzt den Fehler suchen, und dann raufen sie sich nochmal zusammen, obwohl sie ihm so böse ist, dass sie ihm nicht mal mehr Frühstück besorgt aus der guten Klasse, und dann laufen sie in den Maschinenraum und alles ist am Brodeln und heiß plötzlich und der Reaktor droht zu explodieren, und dann sagen sie irgendwann sowas wie, wir müssen zum Maschinenraum, und dann sagt einer, da lang, und dann laufen sie los und dann sind sie an diesem Reaktor, der so ganz kreativ so ein sich drehender Lichtstrahl ist, hinter Panzerglas, und dann muss von außen natürlich eine Luke geöffnet werden, um zu entlüften, und natürlich klappt das dann nur, wenn er in dem Feuerstrahl stehen bleibt und die Luke per Hand offen hält, was ihn aber auch nicht umbringt. Also es ist ein Riesenmurks. Entschuldigung. Ja, völliger Murks. Und das Ende ist das Beste. Willst du das noch hören, Tim? Oder bist du jetzt so heiß auf diesen Film, dass du sagst, nee, den muss ich gucken? Ich bin jetzt so heiß darauf zu erfahren, was zu einem schlimmen Ende das Ganze geführt hat. Ja, es ist das. Es ist nämlich, sagen wir es mal so, Lawrence Fishburne war schon ein bisschen krass, was den Auftritt angeht. Aber wir finden also heraus, dass sich die beiden zusammengerauft haben. Und sie hat gesagt, na ja, das war mein Todesurteil, aber der ist voll niedlich. Und deswegen beschließt sie, dass sie zusammenleben. Einer hätte durch eine, natürlich Doktorkapsel, die es da gibt, die allen Menschen wieder richtig macht, hätte ein Mensch noch wieder zurückgekonnt. Und selbst diese Entscheidung nimmt Chris Pratt, dieses eigensinnige Stück Fleisch, ihr nicht ab und schickt sie wieder zurück in den Schlaf, sondern er sagt, also entweder wir beide oder nur du. Und sie sagt, nein, das geht doch gar nicht. Und deswegen, okay, bleiben sie halt auf dem Schiff. Das ist alles. Und sie ist ja Schriftstellerin und hat dann irgend so eine kleine Nachricht hinterlassen an die anderen. Wenn ihr das hört, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr. Und wir hatten ein tolles Leben hier auf dem Schiff. Und dann kommt der Kapitän des Schiffs, wacht auf und kommt in die Lobby. Und wer ist das? Andy Garcia. Und er sagt kein Wort. Andy Garcia kommt rein und sagt, oh, nee, er sagt nichts, er guckt, oh. Und weil sie inzwischen Bäume gepflanzt haben in dieser Lobby, ohne Sinn und Verstand. Und deswegen fürchte ich, weil die Andy Garcia jetzt nicht nur für einen Blick casten würden, dass es davon einen zweiten Teil geben soll, wie diese neue Erde besiedelt wird von diesen Pionieren. Ich glaube, Andy Garcia ist nicht so am Boden, dass er für einen Blick in so einen Film geht. Aber was hat Andy Garcia zuletzt gemacht? Der hat wahnsinnig viel Geld mit den Oceans-Filmen verdient und dann war es das. Aber okay. Dass der Blick in Passengers ist nicht sein Einstieg zurück ins Showbiz. Nee. Er klimmt Hollywood damit nicht erneut. mit einem O-Blick. Ja, das war einer der schlechtesten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Es hört sich in der Tat nach ganz vielen Murks an, wie, um Dennis zu zitieren. Das war wirklich absurd. Also auch überhaupt muss ich sagen, dass die, wir saßen danach beim Weinchen und haben uns innerhalb von 2 Minuten 3 bessere Enden ausgedacht, wie man den Film logisch hätte zu Ende bringen können. Wir haben ohne Mühe mehrere Ansätze gehabt, um irgendwie Spannung in diese gefühlten 5, praktisch aber 2 Stunden zu bringen. Sei es sowas wie die Zeit, das Zeitraffen. Dann wieder diese schwache Frau. Die schwache Frau, die im Grunde vom Mann zum Tode verurteilt wird und dann nicht mal da stehen lassen kann, und sondern sich ihm wieder unterwirft auf eine Art. Und es ist, und du kommst aus dieser Nummer nicht raus, dass das blonde Jennifer Lawrence-Line halt dann auch immer sagt, oh ja, okay. Das ist so plump irgendwie. Und ich glaube, das haben wir doch eigentlich alle gar nicht mehr nötig. Und Chris Pratt, nein, der ist kein Schauspieler. Das ist, der macht eigentlich was anderes vom Beruf, glaube ich. Nicht Schauspieler. Guardians of the Galaxy funktioniert da. Ich muss sagen, es gibt so Rollen, da geht das einigermaßen halt, ne? Aber es ist mir nicht der große, die große neue Schauspielhoffnung zur Rettung Hollywoods. Also Laura hat ungefähr so eine Meinung von Chris Pratt wie Tim von Diane Kruger. Ja, das stimmt. Ja, kann man vergleichen. Nee, ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch nicht das Eigentliche, was diesen Film zum Scheitern bringt. Felix, unser Avocado- und Bierguru, schöne Grüße, Felix, hat heute geschrieben, dass er völlig zufrieden war mit dem Film, weil das doch ein netter, romantischer Film wäre. Und er hatte seine persönliche Romantik mit Jennifer Lawrence im Badeanzug, wie ich das verstanden habe. Wenn man den mit unter den Vorzeichen guckt, dann kann das natürlich funktionieren. Nur mir hat alles gefehlt, alles. Ich habe das direkt für mich mit Ascension verglichen. Ich habe ja hier auch schon über Ascension gesprochen. Mhm. Das ist ja ohne Winterschlaf über die Generationenfolge geregelt, dass die Leute ankommen werden. Und das ist eine so raffinierte Serie mit wenig Budget, auch 10 Folgen oder so, die so viel Spaß macht, und dann guckt man sich so einen Mega-Blockbuster an, wo wahnsinnig viel Geld reingesteckt wurde, für nichts. Und das Ganze mit der Drohung abzuschließen, dass es einen zweiten Teil geben könnte. Das ist garstig. Ja, das war aber auch, ich glaube, das war auch so ein bisschen zu viel Plastik. Also das ist mit dem Badeanzug ist ein gutes Stichwort, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das war, die liefen da auch immer in so Sportklamotten rum, und dann Jennifer Lawrence ist übers Tanktop selten hinausgekommen, und das war auch dann irgendwie so American Gladiators irgendwann. Also die sind da dann rumgelaufen und waren dann auch immer irgendwie beim Sport machen, und das war dann auch irgendwie so ein bisschen billig. Und ich komme wieder darauf zurück, ich brauche jemanden, mit dem ich mich da irgendwie identifizieren kann. Chris Pratt ist jetzt da jetzt nicht so der Charakterdarsteller, obwohl ich den auch in Guardians of the Galaxy sehr, sehr gut fand. Und ich bin ja überhaupt kein Freund von Jennifer Lawrence. Oh. Um das mal so deutlich zu sagen. Der Hass. Nein, ich habe einfach, ich finde an der Frau nichts. Also das ist, wenn ich die sehe, das ist, die kommt mir immer so komisch plump vor. Das ist immer irgendwie so, ich finde die Art, es gibt auch hübschere. Also ich kriege irgendwie keinen Draht zu Jennifer Lawrence. Obwohl ich jetzt nicht der große Jennifer Lawrence-Kenner bin, das muss ich auch sagen. Also ich gucke jetzt nicht immer ständig Interviews mit ihr und weiß jetzt nicht, wie sie sonst so drauf ist. Aber auch so in Filmen ist die immer auch ein bisschen eindimensional, und ich kann mit der nichts anfangen. Ich fand sie gut als Mystique. So. Das kann ich sagen. Ich fand sie super auch, also als Mystique, ja. Und auch in American Hustle fand ich sie nicht schlecht. Den habe ich nie gesehen. Da hat sie halt dann quasi, wo es auch ein klassisches dummen Blondchen, sag ich mal, ein bisschen gespielt. Den habe ich angefangen und nicht weitergeguckt. Ist das der mit Bradley Cooper? Das ist genau. mein zweite Diane Krüger. Dieser 70er-Jahre-Film ist das, genau, ne? Mit Christian Bale unter anderem auch. Und der Film fängt damit an, 5 Minuten lang, dass Christian Bale sich seine 3 Haare, die er auf dem Kopf hat, noch hat, irgendwie zurechtlegt. Genau, ich habe 20 Minuten geschafft, da musste ich den aufhören, den Film. Ja, also Irving Hassel hat, glaube ich, das Problem gehabt, dass der ein bisschen falsch vermarktet worden ist. Auch der ist definitiv zu lang, der ist auch irgendwie über 2 Stunden, ich glaube, der ist auch 2,5 Stunden lang oder so, das ist zu viel. Ich fand ihn aber trotzdem unterhaltsam. Ich fand auch da wieder das 70er Jahre Zeitkolorit sehr wunderbar getroffen. Jeremy Renner spielt mit und trägt da ein ganz fabulöses Jackett mit einem Kragen, der eigentlich so groß ist wie das ganze Jackett. Und sieht einfach herrlich aus. Das sieht so richtig herrlich versteuert aus, wie ganz oft Leute in den 70er Jahren halt ausgesehen haben, mit ihren Föhnfrisuren wie gesagt, diesen Klamotten, die alle irgendwie viel zu groß und überdimensioniert wirken. Ganz, ganz herrlich. Ist halt mehr so eine verschrobene Gangster- oder kriminellen Drama-Komödie irgendwo dazwischen. So, und mit ein bisschen Polit-Satire vielleicht auch noch. Also, ich glaube, das Problem von Irving Hassel ist eher, dass er zu viele Themen auf einmal angepackt werden, aber der hat mich trotzdem damals im Kino sehr gut unterhalten. Und wie gesagt, ich fand schon den Anfang großartig mit Christian Bale und der sich da das Haar irgendwie zurechtlegt. Und dann geht er aus dem Raum raus, als erstes ist mir die Haare durcheinander wuschelt. So, und außerdem hat Christian Bale so ein Fettsuit an und also, ich glaube, das ist sogar wahrscheinlich so eine Mischung aus Fettsuit und der hat sich selber moppelig geputtert, wenn man so einen Christian Bale kennt. Der macht das ja gerne. So alle Extreme. Und da hat mir Jeff Lawrence auch sehr gut drin gefallen. Ansonsten müsste ich auch überlegen. Als dummes Blondchen? Ja, das hat sie gut hinbekommen. So, und danke. Jetzt hören wir uns das nochmal an, was du gerade gesagt hast. es gibt, also sie ist, ich finde es fantastisch an ihr. Und da komme ich jetzt gerne auf den Punkt, den Dennis gerade schon genannt hat. Ich gucke wahnsinnig gerne Interviews mit ihr. Ja. Und sie ist halt ja auch eine... wir wöchentlich nennen wir irgendwie Graham Norton bei uns hier. Graham Norton, die Jennifer Lawrence Interviews bei Graham Norton sind für mich legendär, ehrlich gesagt. Weil Jennifer Lawrence ja so eine ist, die echt auf alles scheißt. Die sagt ja auch von sich selber, sie hat keine Ahnung, warum Leute sie auf Rollen besetzen, weil sie sich für eine schlechte Schauspielerin hält. Die hat den Trailer für X-Men Apocalypse da bei Graham Norton gesehen, hat gesagt, es fällt euch das nicht auch auf, dass ich das nicht kann? Ich habe das nicht rübergebracht gerade. So, und dann sagen die anderen, nein, du bist voll toll, da, da, da. Aber sie sagt, nein. Auf die Frage, ob es einen nächsten X-Men-Film mit der Besetzung gibt, sagt sie nicht den Standardspruch, wenn gute Stories geliefert werden, dann machen wir gerne weiter. Sondern Jennifer Lawrence sagt, das ist eine Frage des Geldes. Und nippt an ihrem Weißwein, weil sie sich immer ganz gerne gnadenlos betrinkt in dieser Sendung. Und das finde ich alles sehr sympathisch. Ich glaube, der Mensch Jennifer Lawrence ist ein sehr sympathischer Mensch, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. An so dieses typische, mit welchem Star würde man mal ein Bier trinken gehen. Die wäre sicherlich in meiner Runde dabei, weil die einfach fetzig ist, ne? Aber ich sehe, was Dennis an der Schauspielerin Jennifer Lawrence auszusetzen hat. Dass sie zum Beispiel die angesagte Schriftstellerin aus New York, die das Ganze als Experiment für sich machen möchte, sie möchte die erste Frau sein, die hinfliegt und wieder zurückfliegt, die sich also im Prinzip 2-mal in diesem Winterschlaf begibt. Und du nimmst der das alles nicht ab. Das Mädel sieht immer noch aus wie 20, du nimmst ihr diese schreibende Karriere in New York nicht ab. Das ist aber auch der Film schuld, weil das so ganz komisch eingeleitet wird und kaum besprochen wird, außer diese Aktenlektüre, die er da vornimmt. Das ist so ein bisschen, sie kommt da halt an ihre Grenzen. Sie kann super kämpfen und sowas. Sie kann super flotte Sprüche geben. Aber sie ist halt keine, die ganz in die Tiefe gehen kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht bei ihr gesehen. Und das wäre vielleicht die einzige Chance gewesen, diesen Film bewegend zu machen, wenn man den Charakteren, die Trauer, die Wut, die Freude mehr abgenommen hätte. Aber das scheint ja auch mit einem Drehbuch zu liegen, dass das nicht möglich war. Ja und nein. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie Dennis das sieht, aber ich glaube, dass es auch Szenen gab, in denen Chris Pratt, der ehemalige Quarterback, und Jennifer Lawrence, die Hübsche aus American Hustle, da zusammen an der Bar sitzen und es einfach nicht hinkriegen. So, siehst du das anders? Naja, also Drehbuch ist natürlich immer so eine Sache. Also man kann ja einen sehr guten Dialog auch sehr verhunzen, wenn das Timing nicht stimmt, wenn die Chemie nicht stimmt zwischen den beiden Figuren, wenn das Setting nicht stimmt, wenn das irgendwie untergeht in so einem riesen bombastischen Bühnenbild. Also das Drehbuch nehme ich immer nur bedingt her. Also das muss schon wirklich sehr schlecht sein, dass man dann sagt, ja gut, das Drehbuch war jetzt. Also ich glaube, in dem Film krankte es wirklich vor allem und zuvorderst am gesamten Timing. Also da war nie die richtige Länge in den richtigen Szenen. Das war immer so, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht nur so drauf rumtrampeln, weil... Mach ruhig. Das machen wir ja, bei Nachos und Popcorn gerne und ausführlich. Das macht ihr gerne. Ja, die negative Kritik ist ja oft amüsanter als die positive Kritik. Aber nein, es ist einfach, ich fand einfach, da hat das Timing nicht, das fing eben bei diesem Jahr, was vergeht, wo keiner weiß, oh, das war jetzt ein Jahr. Dann ging es weiter eben mit Szenen, die dann viel zu sehr in die Länge gezogen werden, die aber viel kürzer hätten abgehandelt werden können. Dann diese schwülstigen Liebesszenen, das war alles so ein bisschen cheesy dann auch noch. Also ich weiß nicht, der Film hat mich insgesamt nicht gekriegt, das war auch, fand ich, schlecht inszeniert und es drängte sich einem schwer auf, dass man sehr viel Geld für die Spezialeffekte, für die 3D-Effekte ausgegeben hat und dann so ein bisschen im zweiten Schritt erst auf die Inszenierung geguckt hat. Ja, das kann sehr gut sein, aber die... ja, wie soll ich es formulieren? Die, wie gesagt, die 3D-Effekte, dafür habe ich, das habe ich gerne mitgenommen, weil ich auch finde, allein die erste Szene, du denkst, du guckst dir jetzt einen super Science-Fiction-Film an, weil du in dieses wahnsinnig gut 3D gemachte Weltall guckst und die von ganz klein, ganz hinten kommt dieses Schiff angeflogen. Das ist so eine majestätische Szene gewesen, die mir richtig Spaß gemacht hat und dann kommt dieser Quatsch. Und ich muss sagen, Chemie zwischen den Schauspielern, das stimmt, Dennis. Die beiden haben für mich als Paar innerhalb dieser wahrscheinlich 3 Jahre, wir wissen es nicht genau, die sie als Paar dort verbracht haben, es können 10 gewesen sein, das ist, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. So, die beiden konnten hat man den Filmkurs angesehen quasi. Und ich meine, es gibt tolle. Mir fällt jetzt gerade kein super Liebespaar ein, denen man das alles abnimmt. Aber es gibt ja, es geht wesentlich besser. Fällt euch irgendein tolles Liebespaar ein? Spontan müsst ihr jetzt auch ein bisschen länger nachdenken. Ich habe noch einmal nachgeguckt. Also der Autor dieses Filmes hat davor einen Film namens Darkest Hour gemacht, den ich nicht kenne. Hat aber auch geschrieben das Drehbuch von Prometheus und ja, von Doctor Strange. Oh. Und so als auch von der Neuverfilmung von The Mummy. Neuverfilmung, die 1997 Brendan Fraser. Nein, die Neuverfilmung, die jetzt demnächst ins Kino kommt mit Tom Cruise. Tom Cruise ist die Mumie? Nee, Tom Cruise spielt da. Achso, hast du noch hinbekommen. Es wird eine Neuverfilmung geben von The Mummy. Müsste dieses Jahr ins Kino kommen. Das ist ganz schlimm. Mit Tom Cruise unter anderem. Und, das ist ja absurd. Der Regisseur, der wurde gefeuert. Ist ein Norweger und der hat unter anderem The Imitation Game gedreht vorher. Und ganz viel skandinavisches Zeugs. Okay. Vielleicht war es ja, wie soll ich sagen, die wollten einen ganz anderen Film drehen, als sie am Ende gemacht haben. Oder sie wollten genau den Film drehen, den wir jetzt gesehen haben und wussten nur nicht, wie sie es am Ende den Leuten verkaufen sollten. Wenn du dir das Plakat, was schön groß draußen im Kino dranhängt, anguckst, dann siehst du die beiden halben Gesichter von denen, die sehr ernst nach vorne gucken Und dazwischen steht, es gibt einen Grund, warum sie aufwachten. Ja. Und damit verkaufen die was ganz anderes. Ja. Ja, es gab einen Grund. Es gab ein maschinelles Problem auf der einen Seite, einen technischen Fehler. Und Chris Pratt war besoffen. Und Chris Pratt war besoffen und dann Herz gebrochen und so ein bisschen geil. Und deswegen, das ist der Grund, der draußen angekündigt wird. Ja, wenn ich jetzt mal auf den Trailer zu dem Film zurückkomme, dann ist es so, dass man tatsächlich denken könnte, auch in Kombination mit diesem Plakat, dass das Ganze eher in eine Art Weltall-Horror oder Weltall-Thriller sehen könnte. Vielleicht irgend auch wieder Verschwörungstheorie, keine Ahnung, irgendjemand will nicht, dass die dort ankommen, wo sie hinkommen oder so. Aber gleichzeitig hat der Trailer, das ist das eine, was der Trailer versprochen hat, das Plakat auch. Und meine Befürchtung war bei dem Film, und das ist genau das, was ihr mich erzählt habt, dass es eigentlich ein ganz schlimmer Rom-Com ist. Ich mag Rom-Coms, ich tue gerne Rom-Coms, ich liebe Rom-Coms. Aber die müssen gut sein, die müssen mich packen können. Und es muss auch irgendwie für mich irgendwie glaubwürdig sein, in Anführungszeichen, dass die beiden, die ich da auf dem Bildschirm zugucke, wie die sich jetzt irgendwie kappeln und kriegen oder nicht kriegen, oder natürlich kriegen sie am Ende, dass das irgendwie stimmt von der Chemie her. Und das scheint ja hier nicht der Fall zu sein. Nein, wahrlich nicht. Aber das ist halt ein ganz klarer Fall von völlig daneben geschossen mit der Werbung. Und auch der Trailer, den du hattest den gesehen. Ich hatte den gar nicht gesehen, du hast mir davon nur erzählt. Es gibt diese eine Szene, wo sie gerade im Schwimmbad ist, weil sie ja die ganze Zeit Sport treibt. Hat ja auch einen Schwimmanzug an. Richtig, der Badeanzug muss ja auch gezeigt werden. Und es wird schwerelos in dem Moment, wo sie im Wasser ist. Und sie ist in dieser aufsteigenden Wasserblase gefangen. Und das ist eine eigentlich dramatische Szene. Das ist eine gut inszenierte Szene, weil die Bilder echt toll waren. Nur es ist einem egal. Man fände es gar nicht schlecht in der Szene, wenn das jetzt ein Ende finden würde. Und wir danach wieder Chris Pratt und Arthur, den Androiden im Gespräch über Whisky sehen würden. Oder vielleicht auch der Film zu Ende wäre. Das war so mein Problem irgendwie, dass ich dachte, ja komm, da. Naja. Ja, da kommen wir ja wieder auch noch zum anderen Problem, den ja generell solche Filme auch haben. Wenn du weißt, da ist eine Szene, wo ein Charakter irgendwie jetzt in einer schlimmen, bedrohlichen Lage ist, der Film läuft aber gerade erst eine halbe Stunde, dann weißt du, da kommt er irgendwie raus. So, es muss da schon sehr gut inszeniert sein, dass du das nicht im Hinterkopf hast. Ja, oder aber du musst wissen, da kommen noch ganz viele andere Charaktere und das nimmt jetzt eine ganz große Wende. Aber das ist dann ein Twist, den du auch nicht unbedingt erwartest. Ja, das stimmt. Und vor allem bei so einem Film, der eigentlich zwei Darsteller hat, weil ja auch Lawrence Fishburne uns ganz schnell wieder verlassen hat. Was auch nicht weiter aufgeklärt war, ne? Das wurde auch nur, der hat irgendwie 150 schlimme Erkrankungen bekommen in der Zeit, in der er da geschlafen hat. Und es wurde einfach gesagt, das war die Kapsel. Da ist ein Fehler. Jetzt müssen wir den Fehler beheben. So. Das war auch so unlogisch einfach. Naja. Ja, und man fühlt sich eben ein bisschen betrogen um eigentlich ja dieses moralische Dilemma. Also es ist ja wirklich eine starke moralische Frage. Ich sitze jetzt hier alleine. Alle anderen schlafen. Ich kann mich und meine Seele, mal weit formuliert, retten, wenn ich jemanden aufwecke und irgendwie wieder in soziales Leben komme. Dadurch bringe ich aber einen anderen Menschen in die Lage. Und wir haben zum Beispiel direkt danach, aber sagte er vorhin, wir haben uns in 10 Minuten irgendwie bessere Enten einfallen lassen. Ich hätte es riesig gefunden, wenn in dieser Szene, wo er im Feuerstrahl steht, Chris Pratt dann umkäme, sie nun alleine auf dem Schiff hockt und sie vor dem gleichen Dilemma steht als Opfer der ersten Entscheidung, jemanden aufzuwecken. Vor dem gleichen Dilemma steht jetzt auch jemanden aufwecken. Und dann hätte man den Film enden lassen können, wie sie gerade mit dem Finger kurz vor dem Knopf ist. Und dann hätte sich das ganze Kino gefragt, hat sie oder hat sie nicht? Man hätte vielleicht in Jahren noch von dem Film gesprochen. Aber das hat er uns genommen, weil die als Pärchen zu zweit auf dem Raumschiff dann alt geworden sind. Also, das ist irgendwie kaputt. Ja, genau. Das hat leider nicht funktioniert. Wir werden die Karriere von Chris Pratt und Jennifer Lawrence nicht so detailliert weiterverfolgen, glaube ich. Aber Naja, Guardians of the Galaxy 2 kommt ja mit Baby Groot und den gucken wir dann wahrscheinlich eh alle. Ja. Und das wird, das ist, niemand ist so glücklich wie Baby Groot und der Death Button. Man darf sehr gespannt sein, denn der erste Guardians of the Galaxy, der war schon ziemlich gut. So, das ist eine ziemlich hohe Messlatte, die sich James Gunn da gelegt hat. Und ja. Da muss man wirklich gucken, ob er es schafft, das ansatzweise zu wiederholen, dass er nicht in diese Falle fällt, wie dass wenn er es alles irgendwie größer, dicker, fetter, noch lustiger und noch mehr Explosionen und sonst was sein muss. Weil das Studio das ganz gerne möchte, oder weil alle glauben, das Publikum will das so. Das Publikum will das, glaube ich, gar nicht unbedingt. Das möchte zumindest nur annähernd eine ähnlich gut erzählte Geschichte haben, oder zumindest eine gute ähnliche Unterhaltung haben, die genauso kurzweilig ist. Ja, denke ich auch. Ich habe inzwischen 3 verschiedene Trailer gesehen, glaube ich, zu dem Film. Ich nur 2. Also den Teaser, den ersten, den es gab, und einen etwas längeren Trailer. Ich habe 2 längere Trailer auf jeden Fall gesehen. Ich habe keinen kurzen gesehen. Dann habe ich einen mehr gesehen als du. Glaube ich. Wie dem auch sei, beide waren fantastisch. Und es ist ja schon oft so, dass der zweite Trailer dann schon manchmal nicht mehr so gut ist wie der erste Trailer, sondern nur so eine Spannung noch erzeugt. Ich muss sagen, dieser eine Trailer mit Baby Groot ist natürlich eh großartig. Ne? Das ist, wer es nicht kennt, googelt es. Es ist bei YouTube und es ist einfach nur herrlich. Aber weil Groot ja aus dem... Es ist aber nicht Groot, oder? Seien wir mal ehrlich. Das ist ein Keimling aus Groots Holz. Das ist eigentlich ein anderes Individuum, ne? Müsste es eigentlich. Müssen wir abwarten und schauen, was da passiert. Weil dann Groots Tod ja immer noch tragisch ist, ne? Weil es war ja so beim ersten Teil, wo dann der kleine Keimling da im Topf war. Aber eigentlich, naja. Baby Groot wird rocken. Ich hoffe, dass sie das nicht zu sehr ausschlachten. Dass es so ein Disney-Film wird irgendwie, in dem dann man die ganze Zeit den kleinen Baum anguckt und sagt, ja, der ist auch wirklich drollig, ne? Soundtrack wohl wieder ziemlich großartig, was man bis jetzt gehört hat, an den verschiedenen Titeln, die da so eingespielt wurden. Ganz, ganz toll gemacht. Hoffentlich genug Prügelei, weil es einem schon um die Kampfszenen dabei geht. Und Humor, ja, das wird sitzen, glaube ich. Da habe ich eigentlich keine Denken. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ja, das wird gut. Ja, und Logan, du hast heute einen tollen neuen Teaser von Logan getwittert. Genau, ich wollte es gerade sagen, apropos zweiter Trailer. Heute ist der, das glaube ich, dass es heute war, dass er veröffentlicht wurde. Wie gesagt, wurde es schon ganz veröffentlicht. Zumindest gibt es einen weiteren Trailer zu Logan, dem wahrscheinlich abschließenden Wolverine-Film und wahrscheinlich auch den abschließenden Film des X-Men-Universums mit dem bekannten X-Men-Darstellern, bevor es dann einen Reboot wahrscheinlich dann geben wird. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, soweit ich weiß. Und das Ganze basiert wohl auf Old Man Logan, größtenteils eine Marvel-Reihe rund um halt Wolverine, Logan, der doch stark gealtert ist und den alten Professor Xavier mit sich rumschleppt. Und das Ganze sieht nach einer Art, ich musste schon ein bisschen an Mad Max denken, also Mad Max Fury Road. Das hat so einen Road-Movie-Charakter. Sie sind eben auf der Flucht, haben noch ein Mädel dabei, das halt ähnlich wie Wolverine, das geht auch zumindest ein bisschen hervor aus dem Trailer, halt auch, wo dieses mit Adamantit verstärkte irgendwie Exoskelett irgendwie hat und das ziemlich Kick-Ass ist und das ist vielleicht, keine Ahnung, 9 Jahre alt oder so. Höchstens, ja. Ich kann sowas ganz schlecht einschätzen. Und das sieht nach ganz großem Drama aus in diesem Comic-Universum. Und wenn der Film so ist, wie das, was der zweite Trailer verspricht, oh Mann, dann wird das ganz großes Marvel-Kino. Mm, das dachte ich heute auch. Der erste Trailer, wo Hurt ja im Hintergrund ist, der geht einem ja sehr nah, weil ja. Auch so das nahende Ende von Xavier ja auch sehr präsent im Vordergrund war. Der zweite Trailer jetzt, Gott im Himmel. Das ist alleine, dass sie sich die Zeit nehmen, diese eine Prügelszene mit dem Mädel zu zeigen. Ja. Sie wird gejagt, das wissen wir, von irgendwelchen Paramilitärs, wie sie aussehen, die sie irgendwie haben wollen. Wahrscheinlich sind es die, die ihr auch das Skelett gegeben haben, wenn man das mal so formulieren oder... Liegt zumindest nahe, würde ich halt auch denken, ja. Ja. Und sie hat, glaube ich, nur zwei, ne? Habe ich das richtig gesehen, dass sie nicht drei hatte, sondern nur zwei? Zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und Kleinfinger und Ringfinger, so wie das aussah. Und die Kleine machte halt so drei Riesentypen fertig. Und das war einfach herrlich mit anzusehen. Und auch Logan, Hugh Jackman unterschätzt man ja immer so gerne. Ja. Ne? Aber der ist so verwachsen mit dieser Rolle. Und allein in diesem zweiten Trailer gab es so viele Szenen, wo er auch wirklich gelitten hat. Ja. Ne? Er hat auch plötzlich Narben. Scheinbar heilt er auch nicht mehr so gut. Ja, und er blutet stark und er sieht einfach alt aus, hat graue Haare und es hat verrunzelt ein bisschen und hat Falten. Und er ist ja praktisch nicht mehr so viel Zeit in der Maske gebraucht. Ja, ne? Nein, also, aber wie du schon sagst, Hugh Jackman generell ist jemand, der kann Schauspielern. So. Und das hat man auch in ein paar wenigen Szenen wie gesehen, dass er halt nicht nur Badass sein kann, sondern er kann halt auch durchaus auch Drama und ein bisschen feinfühlig. Das geht. Und singen. Ja, und singen sowieso. Hat er nicht auch einen Tony Award mal gewonnen für irgendwas? Ja, und der hat zum Beispiel auch Les Miserables gemacht. Ja. Und in Les Miserables ist er die Hauptrolle. Aber ich glaube, Anne Hathaway wurde dann für einen Oscar nominiert, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber nur, vor Les Miserables mal für irgendwas einen Tony bekommen. Aber es ist ja dieser Musical Award, den es gibt. Ja, der ist auch, der ist ja eigentlich Musical-Darsteller. Der ist gelernter Musical-Darsteller und ist dann in die normale Schauspielerei übergegangen. Meint ihr, Hugh Jackman wollte Egotten? Wollte was? Mir fiel das gerade aus 30 Rock ein. Wo Tracy, ich verwechsel immer, wie er richtig heißt in der Rolle. Ja. Ja. Ein Emmy, ein Grammy, ein Academy Award und ein Oscar und ein Tony gewinnen möchte. Und dann hängt er sich diese Riesenkette um mit EGOT und dann schafft er das, glaube ich, auch irgendwie und gewinnt diese alle vier Preise. Und mit dem Tony vorgelegt, aber der Rest hat es dann nicht. Dazu hat es nicht gereicht. Er sollte wie John Barrowman anfangen, so tolle CDs aufzunehmen. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich noch in Reichweite. Ja, also wie gesagt, Logan, großartig. Ich freue mich sehr drauf. Ich hatte Bedenken, große Bedenken. Ich dachte, dass es wahnsinnig nach hinten losgehen kann. Aber mich haben beide Trailer jetzt so völlig restlos begeistert, dass es, dass ich mich wirklich auf den März dann freue, wenn er rauskommt. Und 8. März war es, ne? Irgendwie so Anfang März irgendwann. Ja, super. Das ist nicht mehr lange hin. Genau. Marvel. Schön. Ja, und sonst noch irgendwas? Mir fällt ehrlich gesagt gerade nicht mehr so viel ein. Nö, mir auch nicht. Aber ich denke, das war jetzt ein schöner, langer Rant über Passengers. Also, wenn ihr jetzt immer noch Passengers guckt, habt ihr selber Schuld. Ja, wie Dennis schon sagte, flieht ihr Narren. Fleet, das macht man nicht. Es gibt so viele tolle Sachen. Und wer Lust auf Sci-Fi hat, der kann sich wirklich auf Netflix Ascension angucken. 10 Folgen, wunderbare Unterhaltung. Es geht auch um die Frage, ich bin wie lange im All? Und großartige Handlungsstränge, Handlungsverschwurbelungen, die einen sehr mitreißen. Australische Produktion, wenig Budget, hinreißend umgesetzt. Und ja, nicht Passengers. Gut, dann Dennis, schön, dass du da warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und bist gerne wieder willkommen, wenn du mal wieder was gesehen hast und dich ein bisschen auskotzen möchtest. Auch gerne, wenn du Luft machen musst. Auch dann gerne, wenn du was gesehen hast und restlos begeistert bist. Und wir haben es, glaube ich, letztes Mal nicht gemacht. Ich mache es einfach an dieser Stelle mal stellvertretend. Einen lieben Gruß an die Mama von Laura und von Dennis ja, in dem Fall richtig, auch. Ja, richtig. Das ist auch Dennis' ja, Mama. Das ist, ja, genau. Ja. Die müsste man auch nochmal einladen und dann haben wir schon so die Familie durch, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, das machen wir. Schön. Ja. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend noch oder wann auch immer ihr verrückten Zuhörer das hört. Und wir hören uns sehr bald wieder zu Folge 11. Genau, so sieht das aus. Und da bin ich mal gespannt, was Laura über die Titanic zu berichten weiß. Und ihrem zweiten die ist Eindruck, untergegangen. Ja, gut. So viel kann ich sagen. Die ist ihre persönliche ja. Titanic-Erfahrung. Genau. Dann. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.